Gott und Himmel singe. Was ist das, die Erde? Ein bunter Ball, der sich dreht, auf dem wir wohnen. Du und ich. Und ich weiß nicht, wie viel Millionen Menschen. Zwei Drittel hungern. Ein Drittel, und dazu gehören wir, hat genug zu essen. Irgendwo auf unserer schönen Erde fließt immer Blut. Da fallen Bomben, da wird geschossen, weil Menschen sich nicht verstehen. Himmel ist etwas Unbeschreibliches, wovon alle Menschen träumen. Da wird es einmal ganz, ganz schön. Da verstehen sich die Menschen. Da gibt es keine Fremdsprache mehr. Himmel, das könnte einmal auf der Erde sein, in unserer Stadt, in unserem Haus. Erd und Himmel müsste eigentlich einmal dasselbe sein, wenn überall Friede ist bei den Menschen, wenn alle genug zu essen haben, wenn alle beieinander und miteinander wohnen. Und davon träumen wir, wenn wir das Lied singen. Das Lied singt von unserem schönsten Traum, von jedermanns Traum. Dass Erde und Himmel kein bloßer Traum mehr sind. Über all auf Erden soll